so grau und trist, denk ich nach, so ist eins gewiss: Ihr sollt nicht trauern. Was sind Tage des Abschieds schon gegen Jahre, die wir bekommen? Lasst die Tränen, genug davon. Ihr sollt nicht trauern. Ihr sollt nicht trauern. Um mich. Ihr sollt tanzen, tanzen in der Lebendigkeit. Ihr sollt tanzen, tanzen ans Ende eurer Zeit. Ihr sollt tanzen so, als wär ich unter euch, als wär ich unter euch. Ihr sollt tanzen, tanzen bis zum jüngsten Tag. Ihr sollt tanzen, tanzen, was auch kommen mag. Ihr sollt tanzen so, als wär ich unter euch, als wär ich immer noch unter euch. Ihr sollt tanzen, tanzen. Was haben wir gelacht? Auf dem Meer unser Glück gemacht. Haltet mir keine Totenwacht. Ihr sollt nicht trauern. All die Zeit hatten wir zusammen und wir feierten nächtelang. Hört euch nun meinen Willen an. Ihr sollt nicht trauern. Ihr sollt nicht trauern. Um mich. Ihr sollt tanzen, tanzen in der Lebendigkeit. Ihr sollt tanzen, tanzen ans Ende eurer Zeit. Ihr sollt tanzen so, als wär ich unter euch, als wär ich unter euch. Ihr sollt tanzen, tanzen bis zum jüngsten Tag. Ihr sollt tanzen, tanzen, was auch kommen mag. Ihr sollt tanzen so, als wär ich unter euch, als wär ich immer noch unter euch. Na, na, na, na, na, na, na, na. Feiert heute und trinkt auf mich. Mir zu Ehren, vergesst es nicht. Ihr sollt nicht trauern. Ihr sollt tanzen, tanzen in der Lebendigkeit. Ihr sollt tanzen, tanzen ans Ende eurer Zeit. Ihr sollt tanzen so, als wär ich unter euch, als wär ich unter euch. Ihr sollt tanzen, tanzen bis zum jüngsten Tag. Ihr sollt tanzen, tanzen, was auch kommen mag. Ihr sollt tanzen so, als wär ich unter euch, als wär ich immer noch unter euch. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tanzen, tanzen, tanzen.